bald sind alle Sorgen dieser Erde entschwunden. Es wird sein, alles neu. Bald ist auch die letzte Prüfung überwunden und die Kämpfe sind vorbei. Ehren, Ehren, unseren König, Halleluja, für die große Gnade, die er uns erwies. Wie ein Brausen von dem Meer tönt das neue Lied ein Lied in dem wunderschönen Paradies. Alle Trübsal, alle Not bedeutet wenig, bald ja bald, bald ja bald, steht die blutgewaschene Schar vor ihrem König im verherrlichten Gestalt. Ehre, Ehre, unserem König, Halleluja, für die große Gnade, wie ein Brausen von dem Meer tönt das neue Lied ein Lied in dem wunderschönen